Räumungsverkauf, Sonderangebote, Rabatte bis zu 90%. Die Stimmung in Englands Einkaufsstraßen wechselt zwischen Schockstarre und Panik. Mit jedem Tag machen noch mehr Geschäfte dicht. Jeder steht potenziell auf der Abschussliste. Jedes Mal, wenn ein hochdotierter Banker gefeuert wird, gehen der Wirtschaft 3 weitere Arbeitsplätze verloren, sagt Finanzexperte John Philpott. Junge Briten, die während der Wirtschaftsblüte der letzten 15 Jahre aufgewachsen sind, können es kaum fassen, dass sich die Situation so schnell geändert hat. Times were booming, really, you know. Ich habe gut verdient, sehr komfortabel gelebt und dachte, so wird es ewig weitergehen, sagt Anja, eine 26-jährige Architektin. Ihre Kündigung empfand sie als Riesenschock, von dem sie sich immer noch nicht erholt hat. Jade, 20, eine arbeitslose Bürohilfe, belegt einen Fortbildungskurs nach dem anderen, um nicht ganz in der Depression zu versinken. Sie hat das Gefühl, sie sei aus der Welt herausgefallen. It's like walking in space, I suppose. Ein böses Erwachen auch für die Altersgruppe zwischen 30 und 40. Sie setzte besonders heftig auf den Immobilienboom, kaufte Häuser zu immer kostspieligeren Preisen, hat sich immer höher verschuldet. Inzwischen haben die Immobilien bis zu einem Viertel ihres Wertes verloren. Viele werden zwangsversteigert. Und Pfandhäuser treffen seit ein paar Monaten auf eine neue Klientel. Leute aus der Mittelschicht, die in der Kreditklemme stecken. Manche brauchen das Geld für die Privatschulgebühren, andere haben nicht einmal mehr genug, um ihre sündhaft gestiegenen Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen. Als besonders ungerecht wird die Situation von der älteren Generation empfunden. I mean, we've saved all our lives, never had any debts, never had a bloody card, but I wouldn't have used one anyway. Wir haben unser Leben lang gespart, wir haben uns nie verschuldet. Ich besitze noch nicht einmal eine Kreditkarte, weil ich es nicht richtig finde, etwas zu kaufen, das ich mir nicht leisten kann. Jetzt müssen wir für den Kredit- und Konsumrausch der Jungen büßen und Banken subventionieren, die sie dabei noch unterstützt haben. Well, the banks for allowing them to do it. Abgesehen von den Streiks einiger Gewerkschaften unter dem Motto britische Jobs für britische Arbeiter Ende Januar, hat sich die Empörung der Briten über die Wirtschaftskrise in erster Linie in den Medien entladen. This is BBC Radio 5 Live. All right, we'll take your calls tonight throughout the program. Die Sendungen mit höherer Beteiligung, in bitterbösen Schlagzeilen, in empörten Kommentaren und Leserbriefen. Die größten Sündenböcke sind nach wie vor die Banker, zunehmend aber auch die Politiker. Premierminister Gordon Browns Sternstunde, als er von den Briten kurzfristig als globaler Krisenmanager gefeiert wurde, ist längst vorbei. In der Wählergunst steht die Labour-Partei laut jüngsten Umfragen bei 28%, während es die oppositionellen Konservativen auf immerhin 48% bringen. Aber auch sie werden nicht unbedingt als Alternative empfunden. Ich kenne eine Reihe von Gewerkschaftern, Grünen, sogar Linkssozialisten, die früher regelmäßig an Protestmärschen teilnahmen und beim nächsten Mal aus lauter Frust für die rechtsstehende britische Nationalpartei stimmen wollen. Auch der Blair-Generation scheint die Lust auf groß angelegte Aktionen vergangen, sagt Pippa, eine Studentin aus Brighton. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit Demos ohnehin nichts ausrichten, weil uns niemand zuhört. Das beste Beispiel war der Irakkrieg. Da gab es riesige Protestmärsche, aber selbst die haben nichts gebracht. Laut jüngsten Berichten bereitet sich die Polizei allerdings darauf vor, dass sich der Volkszorn über die Wirtschaftskrise in den nächsten Monaten doch in gewaltsamen Demonstrationen entladen könnte. Erster großer Anlass wäre, so befürchtet die Polizei, der für April geplante G20-Gipfel in London.